wir haben's geschafft. Warum? Weil wir haben gewusst, was das heißt. Ärmel aufkrempeln, zupacken, aufbauen. Ja, Fatih hat wirklich geschuftet. Von nichts kommt nichts. Das ist sein Wahlspruch. Und immer sauber. HR2 Kultur. Wissenswert. Von Montag bis Freitag um 8:30 Uhr.